good day. Reduce your time now. We're going to need more. Become recession proof. Zielgruppe. Im Angesicht der noch andauernden Pandemie und den gleichzeitigen Versuchen, einen gewissen Grad an gesellschaftlicher Normalität zu erhalten, ist die Sphäre der Arbeitswelt eine zentrale. Das Thema Homeoffice beispielsweise wird unter vielen Gesichtspunkten diskutiert. Während bei den einen eine Flucht vor den arbeitsplatzbezogenen Infektionsrisiken nicht möglich ist, werden bei anderen bereits Büroflächenreduzierungen vorgenommen und sie ermutigt, sich auch nach einem etwaigen Ende des Gesundheitsausnahmezustands von zu Hause aus an der Mehrwertproduktion zu beteiligen. Die Arbeitszeit und ihre Erfassung rücken dabei wieder in den Vordergrund der Debatte. Unterschiedliche Ansätze, wie denn der moderne Kapitalismus unter Effizienzgesichtspunkten zu organisieren sei, stehen sich gegenüber oder greifen ineinander. Auflösung der Präsenzkultur gegen Kontrollregimes der Arbeitgeber. Intrinsische Motivationskonzepte gegen die gewerkschaftliche Forderung, jedwede Form von Arbeit auch als solche zu erfassen und zu bezahlen. Nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom Mai 2019, dass europaweit die tägliche Arbeitszeit zu dokumentieren sei, muss wohl in Deutschland das hiesige Arbeitszeitgesetz angepasst werden. Und jene, die gern auf jegliche Arbeitszeitvorgabe verzichten würden, wir werden uns damit in einer der kommenden Sendungen beschäftigen, jene müssen überlegen, wie sie dies nun in Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben bringen wollen. Während die Gewerkschaften das Urteil überwiegend positiv aufnahmen, beklagen die Arbeitgeberverbände seither Bürokratie- und Flexibilitätseinbußen. Denn es muss, wenn die deutsche Legislative an die Umsetzung geht, für jeden Beschäftigten ein Zeiterfassungssystem geben, das in der Lage ist, den Dokumentationspflichten des EuGH zu entsprechen. Egal, ob er oder sie im Büro, in der Werkhalle, im Englischen Garten oder im ICE der Lohnarbeit nachgeht. In unserer heutigen Sendung wollen wir uns mit der Genese der Zeiterfassung beschäftigen und die Geschichte dieses Zeit-Leistungs-Verhältnisses am Beispiel der Stechuhr präsentieren. The truth, like your phone knows the time. You set it and forget, but you forget to know why. All of history is a set of freaking lies, agreed on by men and their decision-making wives. We pace and blame each other, fears race to be saved by mother. I could take or leave this fun, no time to be taken, make for it run. Woke up when the night was leaving the morning, lying on my bed, the illusion of a spiral staircase falling by and to no end. Your phone knows the time. You You set it and forget, but you forget to know why. Trying to get you an adventure, so don't go along with fear. If you're trying to get to heaven, I would not go from here. The more I do it, the more I'm mute. Never judge, it's always thankless. But if a girl ever calls you cute, then you have to call her handsome. While we eat and compare stories, we sail away on thoughts. Like when you fell asleep on your parents' bed and would wake up in yours. Friday coffee's a grown-up drink, go for broke when blokes show up. Saturday beer's a grown-up drink, but on Sunday water's the most grown-up. The world is round to stop you seeing too far down the road. Unless, of course, the world is credibly flat. But if you want you a conspiracy, there's an edible for that. Die Kulturwissenschaftlerin Gudrun Kopf schrieb über die Geschichte der Stechuhr, mit der sich unsere heutige Sendung beschäftigt. Die Stechuhr ist ein Instrument der Normalisierung. Die Stechuhr wirkt sowohl normierend auf das Zeitverhalten als auch auf das körperliche Verhalten von Individuen. Sie setzt ebenso ökonomische Normen wie moralische und rechtliche. Sie trägt mit dazu bei, die äußerliche Zeitdisziplin zu internalisieren, sie über einen langen Prozess hinweg in Selbstdisziplin, in verinnerlichte Norm zu transformieren. Als Medium sammelt und bewahrt die Stechuhr mit Hilfe ihrer Datenträger wie der Stechkarte Informationen, die sie später über räumliche und zeitliche Distanzen transportiert. Sie ist Teil eines informationsverarbeitenden Regelkreises, bei der die Eingabedaten, nämlich die Arbeitszeiten, von den Beschäftigten eingespeist, in der Stechuhr verarbeitet und auf Datenträger ausgegeben werden. Diese Daten dienen wiederum als Input für das Lohnbüro, das nach einer bestimmten Formel Arbeitszeit in Arbeitslohn umrechnet und als Ausgabe an die Beschäftigten auszahlt. Die Stechuhr übt somit auch eine Steuer- und Regulierungsfunktion aus. Das sichtbare Moment am Medium Stechuhr ist ihr Kontrollzweck. Mit der Macht über die Zeit von Individuen besitzt man auch die Macht über diese Individuen selbst. Die Stechuhr als Medium der Zeit ist damit auch ein Herrschaftsinstrument. Ein Werkzeug zur Kontrolle und Überwachung der Arbeitszeit von Menschen, deren Lohn von der ihnen angerechneten Arbeitszeit abhängig ist. Durch diese sinnfällige Kontrollfunktion werden sowohl Stechuhr als auch Werksuhr zu den Angriffsobjekten in den Zeitkämpfen der vergangenen Jahrhunderte. Medien bringen neben ihren intendierten stets auch ungewollte, unvorhersehbare Effekte hervor. Sie sind Technologien des Unbewussten. Das Medium Stechuhr verbirgt die Geschichte der Abweichungen. Norm und Abweichung sind untrennbar miteinander verbunden wie zwei Seiten einer Medaille. Die Geschichte der Stechuhr ist daher nicht nur eine technikhistorische Geschichte, sondern und vor allem eine Geschichte der Abweichungen, des Anormalen, der Verfehlungen und Verspätungen. Oh. Kontrolle bedeutet Aufsicht, Überwachung, Prüfung. Das Fremdwort wurde im 18. Jahrhundert aus dem französischen Contrôle entlehnt, welches wiederum aus dem älteren Contre-Rôle, Gegenrolle, Gegenregister zusammengesetzt ist. Gemeint ist also ein Gegenstück, das man zur Überwachung und Überprüfung verwendet. Der Name der Kontrollapparate deutet auf die zu kontrollierende Zielgruppe hin, die sich im Verlaufe von 2 Jahrhunderten grundlegend wandelt. Man könnte annehmen, dass Kontrolluhren mit der Industrialisierung und dem aufkommenden Fabrikwesen gegen Mitte des 19. Jahrhunderts zur Kontrolle der Fabrikarbeiter erfunden wurden. Diese Annahme trifft in zweierlei Hinsicht nicht zu. Erstens reichen die Wurzeln dieser Erfindung viel weiter zurück, nämlich bis ins ausgehende 18. Jahrhundert. Und zweitens ist anfangs eine ganz andere soziale Schicht, die Beamten, von der Kontrolle betroffen. Beamte, also ursprünglich Inhaber eines öffentlichen Amtes, entsprachen bei weitem nicht den heutigen Vorstellungen oder Klischees von Pflichtbewusstsein, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und Ordnung keine Spur. Blickt man zurück in die lange Geschichte des Staats- und Verwaltungswesens, sowie in die langfristige Entwicklung der Büroarbeit, so stellt man fest, dass es in einem jahrhundertedauernden Prozess der Domestizierung und Disziplinierung immer wieder darum ging, die Menschen überhaupt zu einem regelmäßigen Arbeitsverhalten in den eigens dafür bestimmten Arbeitsräumen zu bewegen. Schon im 16. und 17. Jahrhundert werden Anordnungen über Anwesenheitspflicht in den Kanzleiräumen, Verbote zur Mitnahme von Akten und Schriftstücken in die Privatstube und gegen das dortige Arbeiten erlassen. In diesem Zusammenhang bleibt zu erwähnen, dass die Besoldung der Beamten noch sehr niedrig ist, zudem unregelmäßig erfolgt und oftmals ein gewisses Maß an Ungehorsam gegenüber dem sogenannten Brotgeber nach sich zieht. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzt ein Bürokratisierungsschub ein, begleitet von der Straffung der Verwaltungsorganisationen. Neue Verordnungen und Anweisungen werden erlassen und mit Disziplinarisierungsmaßnahmen wie Geld- und Arreststrafen durchgesetzt. Leitende Beamte erstreben diese Reform der Verwaltung und empfinden die beschriebene Diskrepanz zwischen den tatsächlichen Zuständen in den Amtsstuben und den gewünschten Leistungszielen als besonders schmerzlich. I have a friendly neighbor, she wanna be my savior. Her daddy always warns about my family's behavior. She wonders about my flavor, those chocolate coated layers. She looks me up and down, her pussy melting like a glacier. Bodacious belly flopper, her daddy flies a chopper. She talks about her charities and work he has to offer. She dining, eating lobster, gold accents on her romper. Her hands soaked in that metal bowl, absorbing all that copper. Shower caps and faucets, kids. Not used to girls with stringy hair. I like them in a bonnet. Super says not flossy. Skin not gleaming glossy. Slather soupy liquid on your legs because it's frosty. Persistent halitosis. Perplexing braggadocious. Clunky, chunky, clatter coupled with that new explosive. Critters always jibber-jab about her candy coaxing. Did his kitty litter? Why your kitten smell like sausage? That's nasty, that's gross. All them pineapples are hoes. That's nasty, that's gross. Why them pineapples are hoes? That's nasty, that's gross. Why them pineapples are hoes? All them pineapples though. Climbing up the rankings, attitude untaming. Getting kind of popular among the local flagrants. Trampling temptations, tugging at your patience. Clipping at those turtle claws, luxury turned latent. Spreading them legs like butter, squirting from your udders. Creaming extra heavy, cause my head game extra gutter. Bitch, I'll never stutter, don't you ever mutter. Nothing about my people, cause I'll hit you with that da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Der 1753 in Amerika geborene und in England lebende Graf von Rumford, eigentlich Sir Benjamin Thompson, erhält 1784 von Georg III. Die königliche Erlaubnis, in den bayerischen Staatsdienst einzutreten. Er wird zum bayerischen Kriegsminister ernannt, dem auch das Polizeiwesen untersteht. Während seiner Amtszeit zeichnet er sich durch unzählige soziale Reformen aus. München hat ihm nicht nur den englischen Garten, sondern auch die Einführung der Polizeistunden und ein öffentliches System der Armenspeisung zu verdanken. Zur Durchsetzung seiner Reformbestrebungen ist er auf eine funktionierende Verwaltung angewiesen. Wie bereits beschrieben, herrscht in den Amtsstuben, Zitat, eine ganz unglaubliche Bummelei, da die Beamtenschaft lieber in den Wirtshäusern saß. Durch den Einsatz einer Kontrolluhr ist Rumford seit 1797 in der Lage, die pünktliche Einhaltung der Kanzleistunden seiner Beamten zu überprüfen. Das Prinzip ist denkbar einfach. Jeder Beamte hat eine persönliche Kennmarke, die er durch einen Schlitz in die Uhr einwerfen muss. Das Außengehäuse der Uhr ist feststehend, während sich innen ein zylindrischer, in Fächer unterteilter Behälter mit der Zeit bewegt. Eine nicht zum richtigen Zeitpunkt eingeworfene Marke landet unweigerlich in einem falschen Zeitfach und das Versäumnis des Beamten wird sichtbar. Natürlich ist Betrug jederzeit möglich. Die Kennmarke eines abwesenden Beamten muss nur durch einen anderen mit eingeworfen werden. Da aber das Spitzeltum eine gewisse Blüte erlebte und Rumford nicht mit sich spaßen ließ, musste man sehr auf der Hut sein. Eine Entlassung aus dem Beamtendienst konnte zur Existenzbedrohung werden. Thank you. 1801 greift der damalige Münchner Polizeidirektor Anton Baumgartner Rumforts Idee der stationären Kontrolluhr auf und verändert sie dahingehend, dass sie sich für die Überwachung der Rundgänge seiner Polizisten eignet. Er hält die Kontrolle der Kontrolleure für wichtig, um endlich Disziplin und Verlässlichkeit in seinem Polizeiapparat zur selbstverständlichen Gewohnheit werden zu lassen. Baumgartners Kontrolluhr, die verschlossen auf der Polizeidirektion aufbewahrt wurde, war rund- und dosenförmig, nach Art der Tischuhren des 16. Jahrhunderts. Durch das Werk einer gewöhnlichen Pendeluhr dreht sich innerhalb eines ruhenden Gehäuses ein runder Kasten in 24 Stunden einmal herum. Er war in zwei konzentrische Ringe und außerdem durch radiale Wände in 48 Sektoren geteilt, sodass also jeder Sektor ein Innen- und ein Außenfach hatte. Mit einer pinzettenartigen Greifzange wird aus dem Fach ein Kärtchen genommen, welches das für den Beamten vorgesehene Ziel seiner Patrouille enthält. Am Zielort, zum Beispiel eines der Münchner Stadttore angelangt, muss das Kärtchen eingesteckt und ein neues für den Rückweg entnommen werden. Die ganze Prozedur ist recht aufwendig und erfordert neben verschiedenfarbigen Wegekarten auch noch eine genaue Protokollierung darüber, welcher Beamte wann welches Kärtchen bekommen hat. Der Vorteil dieser Methode liegt darin, dass kein Beamter vor Dienstantritt weiß, wohin ihn sein Rundgang führen wird und in der Nachweisbarkeit der gegangenen Wege auch über einen längeren Zeitraum hinweg, nämlich solange die Aufzeichnungen aufbewahrt werden. Im Buch der Erfindungen von 1900 ist unter dem Stichwort Kontrolluhren zu lesen. Mit diesem Namen bezeichnet man Uhrwerke, welche man benutzt, um sich von der Aufmerksamkeit und Pünktlichkeit überhaupt der Pflichterfüllung von Nachtwächtern, Fabrikaufsehern, Gefangenenwärtern usw. zu überzeugen. Es gibt eine ziemlich große Anzahl von Bauarten für solche Uhren. Sie sind in Deutschland ausgebildet und zu hoher Vollkommenheit gebracht worden, namentlich durch den Uhrmacher Brück zu Schwenningen in Württemberg. Zitat Ende. Mit seiner Erfindung einer tragbaren Wächterkontrolluhr degradierte er die stationären Uhren zur Bedeutungslosigkeit und läutete eine neue Epoche in der Uhrenfertigung ein. Als Ratsschreiber seines Geburtsortes Schwenningen untersteht ihm auch der Sicherheitsdienst. Nach 5 verheerenden Großbränden in der Stadt kommt der Feuer- und Nachtwache besondere Bedeutung zu. Bürg hat also, wie der seinerzeit um die Sicherheit der Stadt München besorgte Graf von Rumford, das Problem der zuverlässigen Kontrolle aller bewachungsbedürftigen Gebäude, Maschinen und Anlagen zu lösen. Bürg kommt auf die Idee, das Funktionsprinzip der stationären Wächterkontrolluhren umzukehren. Anstelle mehrere Uhren an den erforderlichen Kontrollpunkten zu installieren, gibt er dem Wächter die Uhr mit auf den Weg. Entsprechend des vorgeschriebenen Kontrollweges muss dieser mit an den Kontrollstellen ausgelegten Schlüsseln in seiner Uhr eine Drehung beschreiben, die auf dem innenliegenden Papierstreifen eine eigentümliche Art der Zeichengebung hinterlässt. Durch die Schlüssel wird eine Federzunge betätigt, die mit ihrem Spitzenende den Papierstreifen locht. Die Auswertung der Markierungen auf dem täglich zu erneuernden Papierstreifen erlaubte die Rekonstruktion, ob, wann und in welcher Reihenfolge die zu bewachenden Lokalitäten von dem Wächter wirklich besucht worden sind. Scandal, Die beginnende Industrialisierung rückt eine neue und zahlenmäßig größere Zielgruppe als die der Nachtwächter in den Mittelpunkt der Kontrolluhrenindustrie, die Arbeiter. Während England bereits zu Ende des 18. Jahrhunderts als partiell industrialisierte Nation betrachtet werden kann, ist Deutschland zu dieser Zeit noch bäuerlich-agrarisch geprägt. 85% der Bevölkerung leben auf dem Lande. Die Städte, in denen die Zünfte das Sagen haben, sind mittelalterlich strukturiert. Der Beginn der Industrialisierung in Deutschland wird auf 1835, 1845 datiert. Ein erster Industrialisierungsschub erfolgt in den 50er Jahren, ausgelöst durch die Impulse des Eisenbahnbaus. Mit der Elektrifizierung in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts erlebt Deutschland seinen zweiten Industrialisierungsschub. In dieser Zeit werden unzählige Erfindungen und Entdeckungen in Technik und Naturwissenschaft gemacht, so auch im Bereich der Kontrolluhrenindustrie. Richard Bürg, der Sohn des bereits erwähnten Erfinders der tragbaren Kontrolluhr, benutzt zur Kontrolle der Arbeiter einen Registrierapparat, welcher die Zeitdauer der Anwesenheit der Arbeiter in der Fabrik aufzeichnet. Über ein System von Marken, die an einer Nummerntafel auf- und niederklappbar mit Hebeln mechanisch gekoppelt sind, werden über Federn Schreibhebel auf eine umlaufende, mit Papier bespannte Trommel gedrückt. Aus der Länge der von den Schreibstiften verzeichneten Linien ist daher zu erkennen, wie lange jeder Arbeiter zugegen war. Finally! bisher in dieser Sendung vorgestellte Geschichte der Kontrolluhren beginnt zu Ende des 18. Jahrhunderts in Münchner Kanzleistuben, wo sich Graf von Rumford bemüht, seine Beamten zu mehr Ordnung und Pünktlichkeit zu erziehen. Sie endet vorläufig zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei den Angestellten von Post, Eisenbahn und Verwaltungen. Mit dem Zuwachs an Industrie und Arbeiterschaft ist auch ein Zuwachs an Angestellten zu verzeichnen, sowohl in den privatwirtschaftlich organisierten Fabriken als auch in den staatlichen Verwaltungen werden mehr Angestellte und verbeamtete Beschäftigte gebraucht. Dazu gehören sowohl die Ingenieure und Techniker als auch Stenotypistinnen, Sekretärinnen und Buchhalter. Kommt es in den Großbetrieben darauf an, zu Arbeitsbeginn in kurzer Zeit möglichst viele Arbeiter zu registrieren, geht es bei den Angestellten etwas ruhiger zu. Zum einen liegt das an der geringeren Anzahl im Vergleich zu den Arbeitern, zum anderen am sozialen Status. Dieser drückt sich nicht nur in unterschiedlichen Arbeitsaufgaben und Arbeitsumgebungen aus, sondern zum Beispiel auch in unterschiedlichen Arbeitszeitkontrollsystemen und mitunter sogar in getrennten Eingängen am Arbeitsort. Eines der klassischen Beispiele dafür ist der sogenannte Beamteneingang der AEG Berlin in der Brunnenstraße mit eigenem Arbeitszeitkontrollgeräten. Man musste also nicht mit dem gemeinen Arbeiter stempeln. Thank you. Die Frage nach der wirtschaftlichen Effizienz provoziert ein Kontrollsystem, in welchem Parameter wie Auslastung der Arbeitszeit und Arbeitsleistung auf der einen sowie Pünktlichkeit und Arbeitsdisziplin auf der anderen Seite zu messbaren und damit sanktionierbaren Größen werden. Der angestrebte Vergleich setzt jedoch eine Normvorgabe, das heißt die Festlegung von Standardwerten voraus, die wiederum Abweichung von dieser Norm zur Folge haben. Nicht zu übersehen ist die Tatsache, dass die Ökonomie der Macht immer an die Ökonomie der Zeit gebunden ist. Medien der Zeit und Stechuhren gehören unzweifelhaft dazu, sind Herrschaftsinstrumente. Macht haben heißt in der Zeit sein, heißt die Zeit und über die Zeit zu bestimmen. Mit der Industrialisierung entsteht eine Chronokratie, eine Zeitherrschaft, die Ohnmacht hervorruft, als ein aus der Zeit fallen, als zu spät kommen und vor dem verschlossenen Fabriktor zu stehen. Im Zeitalter der Diktatur der Pünktlichkeit bedeutet sich zu verspäten, abzuweichen von der Norm. Es bedeutet Bestrafung, meist Lohnabzug und damit Unglück. Durch die Routine in der täglichen Benutzung von Stechuhren werden die Arbeiter und Angestellten durch die Apparate fast unbewusst zur Pünktlichkeit erzogen. Den bewussten Erziehungspart übernimmt anfangs das in den Arbeitsordnungen verankerte Strafsystem mit Lohnabzügen und Entlassungen, später dann ein ausgeklügeltes Anreizsystem. Die repressive Strafe weicht dem Versuch, den Arbeiter ehrgeizig zu machen, ihn davon zu überzeugen, er könne durch eine Kombination von Fleiß, Pünktlichkeit, Disziplin und harter Arbeit sein Los im Leben verbessern, größeren materiellen Wohlstand erlangen, seinen gesellschaftlichen Status verbessern und seinen Kindern eine bessere Zukunft sichern. Mit diesen Aussichten wird der Arbeiter dazu gebracht, sich der Diktatur der Pünktlichkeit zu unterwerfen, die neuen Parameter zu verinnerlichen und Zeitdisziplin als Selbstdisziplin zu begreifen. Die Stechuhr generiert also ein Pünktlichkeitssubjekt, welches wiederum idealtypisches Objekt der Foucault'schen Disziplinargesellschaft ist. Die Zeit ist ein menschengemachtes Netz, in dem man Spinne und Fliege zugleich ist, sowohl Subjekt als auch Objekt. Indem wir die Zeit kontrollieren, kontrollieren wir uns selbst. Die rein äußerliche Kontrolle über das Objekt Arbeitskraft wird über einen langen Prozess zur Schere im Kopf, zur inneren Kontrolle, zur Selbstüberwachung. Das panoptische System, eingehend von Michel Foucault analysiert, funktioniert noch heute. Oh dear, what the fuck have we here? These motherfuckers all throwing no rolls. You guys with a bad dream better not sleep. Take a nose, oh, do some blow. Oh shit, what the hell have we done? It's alive and it's hungry as fuck. Better hide all the snacks at the door. When it's out of my control, you with shit out of luck. I don't wanna be unfair, but the pair we got beat that weak shit you got. Good spot with that new vibe. Who's right? Good squad without nuance. I don't wanna sound unkind, but the sounds I make are the sounds of the hounds that are howling. Under your bed, I'm here growling. Same time under the blanket, you're cowering. Cowering like cowards cowering on concrete showers in Rikers Island. Victims, we the wolves is wildin'. We all for smiling at sights of violence. Acting brave and courageous ain't advantageous for health and safety. So when we say run, the Jews just run them, baby. Please don't delay me. And that goes for a guy, lady. The fam, goddamn, we fucking crazy. I pull this pistol, put it on your poodle, or your fucking baby. She clutched the pearl, said what the world, and I won't give a shit. I put the pistol on that poodle, and I shot that. Run the Jews. Run the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels, jewels. Hey. And the crowd chants, get that paper. And the mob says, kill that witch. This city get mad to the max, better wave money by to the high straight kids. Get a 10-4 half of the raining. Hot water from the roof to the basement. I'ma smoke to the planet erases. Build a white flag at a zigzag, waving. All thin, I'm smoking, coughing. Sibling on the beam like Boston. My young bitch, she'll find like Camry when she made that move in coffee. But when my wife in town, a jacket brown, just stay up off me. Cause if they don't, somebody get shot and they gon' buy a coffin. With the pull, I'ma pin a grenade in the crowd to defeat it and sold to its options. I'm a fool for the win, I've been made to be live, but he's ever had drowned in the softness. In the urn of the dirt, get tossed it. With a grin of a smirk, it'll cost it. I'ma sin on a verse like a kid in a hearse or a non in a cum shot. Stop it. Big beast in the cage with a heart for the rage. It seems I can't behave. You can try till you die, oh well, you fail. It seems the world can't be saved. These streets is full with the wolves that starve for the weak, so they after the weak. In a land for the lambs, I am, and I be damn from show my teeth. Run the jewels, jewels, jewels. Run the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels, jewels. Ausgehend von den Veränderungen im Zeitverständnis ist auf die Transformation hinzuweisen, die der Arbeitsbegriff im Laufe der Jahrhunderte erfahren hat. Er wird heute sehr heterogen und facettenreich diskutiert. Eine Möglichkeit ist, Arbeit als Gesamtheit aller menschlichen Tätigkeit zu definieren, die darauf ausgerichtet sind, etwas Nützliches zu produzieren. Im Gegensatz dazu ist Arbeit seit dem 11. Jahrhundert gleichbedeutend mit Zwang und Mühsal, verbunden mit der Vorstellung von Unterjochung und Schmerz. In der Vergangenheit also der Zwang, in einem geschlossenen Territorium unter Mühen etwas zu leisten, heute der sich über Arbeit selbst zu verwirklichen. Der jahrhundertelange Disziplinierungs- und Normierungsprozess führt dazu, dass man seinen Eigenwert über Arbeit und deren gesellschaftliche Anerkennung definiert. Was wiederum zur Folge hat, dass bei Arbeitsverlust dieser Wert gegen Null tendiert. Man sich unnütz, also unökonomisch fühlt und damit asozial, ohne Zeitmuster, als aus der Zeit gefallen betrachtet. Diese Sichtweise beruht auch darauf, dass Arbeit mit Arbeitsplatz identifiziert wird, so dass es schwerfällt, Tätigkeiten ohne festen Arbeitsplatz und feste Arbeitszeit als Arbeit anzuerkennen. Gerade hier jedoch ist ein gesellschaftlicher Umbruch im vollen Gange. Es wird viel vom Ende der klassischen Arbeit gesprochen. Gemeint ist das Ende fixer Arbeitsplätze und stabiler Arbeitsverhältnisse über lange Abschnitte in den menschlichen Biografien. Flexibilität heißt das Zauberwort. Flexibel ist das Gegenteil von Starre, aber auch von Verlässlichkeit, Sicherheit und Gewohnheit. Die permanente Forderung nach Flexibilität der Wirtschaft und der Arbeitsverhältnisse hat fatale Konsequenzen. Wenn nicht, der soziale Wandel, der unmittelbar mit diesen Fragen verbunden ist, ausreichend thematisiert wird. Das werden wir in den kommenden Sendungen versuchen. Until he walked out and double turned near the bank to walk back round, sending me on a wild goose chase, filling in forms upstairs, downstairs, little details nobody gives a fuck, who cares? Left with a cola cube full of boundless rage, slipping limp into the next, but the feeling still remains. I hate what you do and I don't like you. I hate what you do and I don't like you. That need your ticket number, the queue gathers length, I used it as a fucking toothpick, waiting on the chair, near ward 8, I'm a swivel servant, years of service mate, I'll piss in a cup and throw it at your boss, golden handshake, profile people, living as profile page pixels, match the info section to match your broad range. Don't I take? I hate what you do, and I don't like you. I hate what you do, and I don't like you. I hate what you do, and I don't like you. Routine ding, so do I, it's like biting bricks in a dead eye. Struggle of work, day is dressed down, naivete, and deep frowns and long days. I go craze, no life gives, no life makes. Cocooning, mobility's gonna move me. I pick up the phone, I'm already there, but I didn't even fucking feel the journey. The private bubble, no you and me, just that electricide, electricity. You do, and I don't like you. I hate what you do, and I don't like you. I hate what you do, and I don't like you. Wir bedanken uns im Rahmen der heutigen Sendung bei Gudrun Kopf, The Streets, Salt, Dua Saleh, Park Hae-jin, Public Practice, Run the Jewels und den Sleaford Mods.